250 Fuchszähne. Trotz aller Unterschiede gab es aber auch Gemeinsamkeiten zwischen den Stämmen, egal wo auf der Welt sie lebten. Die wichtigste war die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in großen Gruppen. Wahrscheinlich bot eine kleine Siedlung wie Ojalá nur 20 bis 40 Menschen ein Zuhause. Diese Gruppe bildete vermutlich mit anderen Gruppen einen Stamm. Ein Stamm könnte aus Hunderten von Menschen bestanden haben. Sie sprachen dieselbe Sprache, glaubten an dieselben Geschichten und befolgten dieselben Regeln. Von einem modernen Staat, wie wir ihn kennen, war so ein Stamm aber noch weit entfernt. Es gab keine Regierung, keine Armee und keine Polizei. Und trotzdem brachte es viele Vorteile mit sich, wenn man einem Stamm angehörte. Wenn zum Beispiel die Bewohner einer kleinen Bergsiedlung haufenweise tolle Steine fanden, dann konnten sie die Messer, die sie daraus herstellten, in Ojalá gegen Fische und Muscheln tauschen. Und wenn eine Fischerin in Ojalá ein praktisches neues Fischernetz erfand, konnte sie den Kollegen der Nachbargruppen zeigen, wie man es knüpft. Falls die Fische im See mal an einer Krankheit starben, konnten die Seebewohner zu den Gruppen in die Berge ziehen. Und wenn umgekehrt die Gebirgsbäche austrockneten, konnten die Bergbewohner bei ihren Stammeskollegen am See unterschlüpfen. Einem Stamm anzugehören half den Menschen also, an schärfere Messer, an raffiniertere Fischernetze und an genügend Nahrung zu kommen, selbst in harten Zeiten. Jetzt fragst du dich vielleicht, woher wir wissen, dass solche großen Stämme überhaupt existierten. Haben wir irgendwelche Beweise, dass unsere Vorfahren über ein so riesiges Gebiet hinweg zusammenhielten? Ja, haben wir. Sogar mehrere. Hier ist der erste. Wenn Archäologen Steinzeitsiedlungen im Landesinneren untersuchen, finden sie dort merkwürdigerweise oft Muscheln. Wie um alles in der Welt kommen die dorthin? Wieso liegen hunderte Kilometer von der Küste entfernt Schalen von Meerestieren herum? Wahrscheinlich, weil die Bewohner der Siedlung sie von Bewohnern irgendeiner Küstensiedlung erhalten haben. Ein weiteres wichtiges Beweisstück wurde an einem Ort namens Sungir im heutigen Russland gefunden. Dort entdeckten Archäologen einen 34.000 Jahre alten Friedhof. Die meisten Gräber enthielten ganz normale menschliche Gebeine. In einem Grab aber lag das Skelett eines 40-jährigen Mannes, bedeckt mit 3000 Perlen aus Mammutelfenbein, also aus den Stoßzähnen dieser riesigen Zottelelefanten, die während der Steinzeit durch Nordasien, Europa und Amerika stapften. Außerdem trug der Mann 25 Elfenbeinarmbänder an den Handgelenken und eine mit Fuchszähnen verzierte Kopfbedeckung,